WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitagnacht, die freie Themennacht, wie immer. Und das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Anja. Und die Anja ist 47. Guten Morgen, Anja. Ja, guten Morgen. Ich bin 46, aber egal. Egal. 46. Anja, 46. Liebe Anja, um was geht's bei dir? Ja, mein Freund hat sich das Leben genommen am 23. Juli dieses Jahres. Und es ist für mich unerklärlich, weil wir waren völlig verliebt und wir waren sehr glücklich. Wie lange wart ihr zusammen gewesen? Ja, fast ein Jahr. Wir hatten uns kennengelernt am 3. August letzten Jahres. Ja. So, und Weißt du, warum er sich das Leben genommen hat? Bitte? Weißt du, warum er sich das Leben genommen hat? Nein. Nein, das weiß ich nicht. Wie hat er sich das Leben genommen? Er hat sich aufgehängt an unserem gemeinsamen Himmelbett. An eurem gemeinsamen Himmelbett? Mhm. Wer hat ihn gefunden? Seine Vermieterin. Er hat in Oberelspe gelebt, er hat mitgespielt bei den Elspe-Festspielen im Sauerland. Jetzt ja diese Winnetou-Festspiele. Und er hat bei seiner Vermieterin gelebt. Die hat selber auch mitgespielt in Elspe, beziehungsweise die hat verkauft da Sachen in Elspe. Und er hat untervermietet da gewohnt in einer Wohnung und die hat ihn halt gefunden, weil er vermisst wurde, weil er nicht rechtzeitig zur Arbeit kam und ja, so ist er aufgefunden worden. Hast du irgendeine Idee, irgendeine Spur, die zu der Ursache führen könnte? Ja, er muss mich wohl vermisst haben. Sehr vermisst haben. Also ich meine... Wo warst du denn? Ich war im Urlaub mit meinen beiden Söhnen. Meine Söhne sind mittlerweile 13 und 15 Jahre alt. Also sie waren zu dem Zeitpunkt noch 12 und 14 Jahre alt. Ja gut, aber deshalb bringt man sich doch nicht um, wenn du mit deinen Söhnen in Urlaub bist. Ja, nee, vor allen Dingen, wenn man frisch verliebt ist. Das war ja noch relativ frisch, würde ich mal sagen. Ja, dann macht man das doch nicht, ne? Und was ist das Schönste im Leben? Die Liebe, oder? Natürlich. Wie lange warst du denn weg? Ich war zu dem Zeitpunkt, als er sich das Leben genommen hat, 2,5 Wochen weg gewesen. Und wie lange wolltest du noch wegbleiben? Noch 10 Tage länger. Und habt ihr denn während dieser Zeit kommuniziert miteinander? Ja, wir hatten über WhatsApp Kontakt und er war, ich hatte noch nie WhatsApp. Ich habe das nur eingerichtet für ihn. Ich wollte vorher auch nie WhatsApp haben. Und am Tag meiner Abreise haben wir das zusammen in Köln bei einem Türken einrichten lassen, auf meinem Smartphone. Und wir haben jeden Tag Kontakt miteinander. Wir haben uns Bilder geschickt. Wir haben uns alles geschrieben. Aber er hat mir niemals geschrieben, dass er vorhat, sich das Leben zu nehmen. Niemals. Was war denn seine letzte Nachricht an dich? Also meine letzte Nachricht war von ihm, dass er schrieb, also mein Handy ist ausgefallen. Also wir hatten Kontakt am 21. Juli, das letzte Mal. Das Leben hat er sich genommen am 23. Juli. Und dann habe ich am 24. Juli erst das Handy wieder anmachen können, weil es war schlechtes Wetter in Kroatien. Ich bin nass geworden. Wir haben gezeltet. Wir sind wandern gewesen und so. Und als ich das Handy wieder anmachte, sah ich die letzte SMS war halt irgendwie, ja, ich vermisse dich, ich liebe dich unendlich, es ist alles so still und dein Wolkenbild, weil er hat gerne in die Wolken geguckt, weil er war halt so indianermäßig unterwegs, ist heute nicht so klar. Und es ist alles so still und ich muss mich wohl an die Stille gewöhnen. Und dann hat er 3 Bilder mitgeschickt. ein Bild von uns beiden. Also das deutete gar nichts darauf hin. Das war einfach so eine melancholische Stimmung, dass du nicht da warst. Aber es deutete nichts auf diese Dramatik hin. Nee, nein. Diese letzte SMS am 23. hat er sich das Leben genommen, am 23.07. Und diese letzte SMS wurde abgeschickt am? Die letzte SMS habe ich bekommen am 22. abends um 1:40 Uhr. Oder so ungefähr, ja. Hast du von der schlimmen Nachricht dann im Urlaub noch gehört? Ja. Hast du den Urlaub abgebrochen? Ja. Aber dann jetzt nochmal im Ernst. Das kann ja nicht die Ursache sein, weil du weg warst, dass er sich das Leben genommen hat. Da muss ja noch was anderes dahinter stecken. Hast du eine Idee? Jetzt in dem Sinne, als ich da im Urlaub getroffen wurde, war meine Idee als erstes natürlich, okay, mein Handy war aus, ich bin schuld, ich bin nicht erreichbar. Okay, aber ja, da sind wir uns einig, dass das absurd ist. Niemand auf der Welt bringt sich deshalb um, weil die Freundin mal ein paar Tage oder zwei Wochen weg ist oder mal nicht erreichbar ist. Ja. Aber nochmal die Frage, du hast wahrscheinlich seitdem jetzt viel darüber nachgedacht. Hat er Schulden, hat er Depressionen? Gab es irgendein großes Problem in seinem Leben, was du vielleicht im Nachhinein jetzt erst gesehen hast? Ich denke, das größte Problem war, wir hatten uns ja kennengelernt letzten August. Mhm. Und wir waren beide noch in Beziehung. Das heißt, ich hatte eine 13-jährige Beziehung hinter mir, war aber eigentlich nicht mehr zusammen mit meinem Mann und Vater meiner Kinder und habe mich auch im Dezember getrennt. Er hatte eine 23-jährige Beziehung hinter sich und hat sich eigentlich nicht getraut, sich zu trennen, sondern hat sich erst dann im Februar bereit erklärt, sich von seiner Frau zu trennen und ist dann ausgezogen zu Hause in eine eigene Wohnung. Und hatte aber sein ganzes Leben zu Hause bei seiner Familie verbracht. Das heißt, er lebte noch im Elternhaus bei Mutter, Vater, war dann eingezogen in dem Elternhaus mit seiner Frau, dann mit Kind und so weiter. Ach so, das kann also vielleicht sein, dass er diesen Lebensumbruch nicht verkraftet hat. Kann sein. Man weiß es nicht, ne? Das ist natürlich eine Auslegung von vielen Auslegungen. Ne? Ich war jetzt nicht seine erste Freundin, ne? So, er hatte schon Freundinnen vor mir, sonst würde ich mir noch viel mehr Vorwürfe machen. Aber ich war nicht der erste Ausbruch aus der 23-jährigen Beziehung, sondern es gab schon einige Freundinnen vor mir, also wenigstens drei. So, und Es ist auch nie irgendetwas gefunden worden, eine Nachricht, ein Brief, irgendetwas, eine Botschaft. Nein. Nichts. Was überwiegt in dir? Der Zorn, die Trauer oder die Schuld? Gute Frage, das wechselt sich alles ab. Also ich liebe ihn unendlich, immer noch. Das sage ich immer auch und ich mache jeden Tag ja einen anderen. Ich liebe ihn wirklich, aber manchmal, da könnte ich ihm eine knallen. Ja. Und ich weiß nicht, weil das ist alles, das ist wirklich alles, ich weiß nicht. Aber ich vermisse ihn unendlich. Weil er hat einfach, man begegnet nicht so oft Menschen, die 100% zu einem passen. Und er passte wundervoll zu mir. Und die Frage ist, worum passte er wundervoll zu mir, okay? Ich kann das sehr gut verstehen, was diese Emotionsschwankungen, die du gerade beschrieben hast. Natürlich vermisst man dann einen solchen geliebten Menschen unendlich, aber man ist auch irgendwo zornig, dass dieser Mensch dir das angetan hat. Vor allen Dingen, dass er dich so allein lässt in der Ungewissheit, wenn er dir wenigstens noch etwas hinterlassen hätte und hätte geschrieben, ich kann aus dem und dem Grund nicht mehr leben. Dann wäre es ja für dich etwas einfacher. So tappst du komplett im Nebel und machst dir sogar selbst noch Vorwürfe, die ich übrigens nochmal gesagt für völlig unberechtigt halte. Für völlig unberechtigt. Ja, aber das ist egal. Wie alt ist er geworden? 47 Jahre. 47. Mhm. Wir haben am 17. Juni seinen Geburtstag noch gefeiert in Elster. Mhm, mh. Weißt du, und ich finde auch so sehr erschütternd, dass er das an eurem, wo du sagst, da habt in diesem Bett habt ihr viele Nächte verbracht, in ja. einem Himmelbett sich ja. aufzuhängen. Das ist ja, warum macht er das? Warum hat er das getan? Warum? Das weiß ich auch nicht. Und das ist auch, das ist, manchmal empfinde ich das wie eine Strafe. Das ist so, als würde er mir irgendwie im Nachhinein noch irgendwie Schuld aufdrücken wollen. Ja, irgend so etwas. Ja. Und das, also ich als ganz außenstehende fremde Person finde das eigentlich ungeheuerlich, dass er das gemacht hat. Ich respektiere natürlich ganz tief deine Trauer, Anja. Da muss, das ist völlig klar. Aber ich finde das andere auch schlimm, also wirklich schlimm. Er muss ja in sich eine ungeheure Not gehabt haben. Ein Drama muss sich ja in ihm abgespielt haben, dass er das gemacht hat. Ja, stimmt. Sonst hätte er das ja nicht gemacht. Nein, er hätte es sonst nicht gemacht. Ja, weißt du, also wenn man geht doch nicht aus dem Leben, wenn man so verliebt ist, das, nur weil die Freundin ja. mit ihren Söhnen 2 Wochen oder 3 Wochen wegfährt und wir wollten danach ein neues Leben anfangen. Ich bin ja nur weggefahren, weil wir ein neues Leben anfangen wollten und ich bin voll Zeitjob dann angefangen habe, also es ist unglaublich. Vielleicht, Anja, vielleicht musst du dich mit dem Gedanken auch mal auseinandersetzen. Vielleicht war von seiner Seite aus die Liebe gar nicht so stark, wie du sie angenommen hast. Ich glaube das beinahe, sonst hätte er das nicht gemacht, da hast du völlig recht. Aber warum, weißt du, er hat mir ja sogar aus dem Urlaub Videos geschickt, wo er ins Telefon weint und sagt, das ist das schlimmste Martyrium meines Lebens, was ich mitmache. Es ist schlimmer als das Leiden Christi. Ja, aber was ist das denn? Das hat er dir geschrieben. Das Martyrium war. Nee, das hatte er. Nein, man kann das ja auf WhatsApp. Natürlich, sagen. Entschuldigung. Und damit meinte er, weil du weg bist. Das meinte er damit. Ja, natürlich. Was sollte er sonst meinen? Er hat mich angesprochen, ja. Aber das zeigt ja, dass er irgendwie in einer großen seelischen Katastrophe hing. Das ist kein Martyrium und vergleicht das mit Christi, wenn die Freundin mal ein paar Wochen mit ihren Kindern weg ist. Ja, das weiß ich auch. Das deutet vielleicht darauf hin, dass er wirklich eine schwere seelische Erkrankung hatte, die du gar nicht so mitbekommen hast. Das können viele Menschen verschleiern. Und wenn du dir das klar machst, wird dir das vielleicht auch leichter fallen, es wird dir leichter fallen, dich nicht als schuldig zu sehen. Das ist das Allerwichtigste, finde ich, zunächst, dass du trägst keine Schuld. Absolut nicht, aber auch nicht einen Millimeter. Ja, das ist schlimm. Ich habe ja selber eine Ausbildung in der Richtung, dass man das nicht sieht über einen Zeitraum hin. Oder ich meine, der war ein fröhlicher Mensch, der war offen zu allem, der war. Liebe Anja, ich merke ja, dass dir das sehr, sehr zu Herzen geht und das ist ja auch völlig verständlich. Ich möchte gerne das Gespräch hier auf dem Sender beenden, aber wir lassen dich jetzt nicht alleine. Wir rufen dich gleich wieder an, dafür bitte ich dich einfach nur aufzulegen und zu warten, bis wir dich wieder anrufen. Du brauchst jetzt Unterstützung und wir werden dir auch versuchen, in unserem Rahmen hier zu helfen. Ja, danke. Von meiner Seite aus erstmal jetzt viel Kraft und ich bitte dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich an, okay? Alles klar, danke. Alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss, danke. 0800 220 50 50 und hier ist Meltem. 24. Ja, hallo. 24, guten Morgen, Meltem. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, und was geht's denn bei dir? Also, ich habe einen Freund, ich bin mit ihm schon seit Juli zusammen und ich bin türkische Alevitin und also Moslem und da habe ich im Moment so ein bisschen Schwierigkeiten mit ihm, also eigentlich schon von Anfang an und zwar, es geht auch ein bisschen um meinen Vater, der ist halt ein bisschen streng in der Hinsicht, was das angeht und damit weiß ich halt auch nicht so wirklich umzugehen, mein Freund auch nicht. Welchen Glauben hat dein Freund denn? Der ist deutsch, also Ist Deutscher und ist... Also, ja, Deutscher, genau. Und kein Moslem? Nein. Nein. Okay. Mhm. Ja. Und deshalb ist es auch ein bisschen schwierig für uns beide. Was hat der Vater denn gegen deinen Freund? Also er weiß halt noch nichts davon. Ach, er weiß überhaupt gar nichts. Nein, der weiß halt noch gar nichts darüber. Wir sind aber auch schon kurz davor. Also wir überlegen uns schon, wie wir das machen könnten. Also ich würde ja auch gerne meinen Freund, ja, meinen Vater vorstellen. Mhm. Und da ist es halt im Moment das Problem. Ich weiß nicht wie und ja, und ich weiß auch nicht, wie er reagieren würde. Hattest du und davor habe ich halt Angst. Verstehe. Hattest du bisher denn schon Beziehungen und Freunde? Ja, also ich hatte auch schon mal eine Beziehung gehabt mit einem Albaner. Mhm. Und das hat er dann mitbekommen und haben auch darüber gesprochen. Und so wie ich das halt alles aufgenommen habe, also wir haben ja darüber geredet und ich habe gemerkt, dass er irgendwie vielleicht das nicht so möchte, dass ich einen Freund habe. Aber der Albaner war Moslem. Genau, der war Moslem. Das heißt, ist das schon sehr schlimm für deinen Vater, dass dein Freund nicht Moslem ist? Ja, der ist, also was heißt denn schlimm? Also der ist halt ein bisschen schwierig, sage ich mal. Wir haben uns beide auch nie so wirklich verstehen können. Mhm. Meine Mutter zum Beispiel, die ist total locker und ich ja auch. Und mein Vater ist halt ein bisschen, ja, schwierig, ne? Aber nochmal zurückzukommen auf den albanischen Freund. Das hat dein Vater nun mitbekommen. Hat er das geduldet oder hat er dir verboten, weiter mit dem befreundet zu sein? Also der hat seine Meinung gesagt. Er sagte so, ja, ich möchte das nicht und ich möchte, dass du erstmal deine Schule und so fertig machst. Wie alt warst du denn da? Wie alt war ich denn da? Da war ich 17, 18 müsste das ungefähr gewesen sein. Und bist du dem Wunsch gefolgt von deinem Vater? Hinterher ja. Ja. Hinterher ja. Und sonst gab es keine weitere Beziehung? Nein, dann erstmal gar nicht. Und ich habe meinen Freund in der Schule kennengelernt. Mhm. Und jetzt trefft ihr euch dann so heimlich. Ja, genau. Melde mich, ich höre gerade aus meiner Regie, dass dein Freund auch zugeschaltet ist. Ja, genau. Dann begrüße ich mal den Freund. Hallo. Hi, Tapio hier. Bin ich schon drin? Ja, du bist drin. Wie heißt du? Ah, alles klar. Wie heißt du? Tapio. Fabio? Tapio. T-A-P-I-O. Tapio. Richtig. Okay, Tapio. Wie alt bist du? Ich bin 20. 20. Das ist ja für dich jetzt auch eine schwierige Situation. Du bist jetzt verliebt in Meltem, ihr habt eine Beziehung miteinander, aber ihr müsst es heimlich leben, weil der Vater irgendwie was dagegen hat. Wie ist das für dich? Also ich komme noch ein bisschen damit klar, ne? Wie gesagt, es ist ja jetzt nicht so lange, aber schon so, dass man sagen kann, ja, es ist ja schon was Ernsteres. Mhm. Und dass ich auch irgendwann mal möchte, dass sie auch mal ein Wochenende zu mir kommt oder ne, dass man sich mal auch, ja, ich sag mal, legal trifft, ne? Mhm. Das wäre mir schon sehr wichtig, weil ich muss mich zurzeit auch ein bisschen verbiegen, da ich halt auch ich mache gerade mein Abitur morgens zur Schule gehe, bin dann bis nachmittags weg. Ja. Und meine Liebste hier, die geht halt abends zur Schule und deswegen kann man sich nur nach ihrer Schulzeit sehen, heimlich. Verstehe. Das ist für mich dann natürlich auch auf Dauer ein bisschen zu spät, auch wegen meinem Schlafrhythmus und so. Ich bin auch mehr der Nachtmensch, aber es ist halt alles ein bisschen schwierig. Und naja, ich würde mir halt wünschen, dass das mal tagsüber oder generell mal ein bisschen mehr klappt. Ne? Meltem, wenn du jetzt zu deinem Vater gehst und sagst, pass auf, Papa, oder wie immer du ihn ansprichst, ich habe einen Freund, einen deutschen Freund, der ist auch nicht Moslem, aber ich habe einen Freund und ich möchte gerne ehrlich sein zu dir, deshalb sage ich es dir und ich möchte ihn dir gerne vorstellen. Was glaubst du, wie er reagiert? Also so wie ich ihn kenne, würde er wahrscheinlich ablocken, denke ich mal. Das war ja auch davor so. Er ist ja auch so ein Mensch, der sich nicht so gerne über solche Themen ja sich unterhält. Und deswegen wüsste ich auch nicht... Was heißt ablocken? Wird er sagen, ich will den nicht kennenlernen? Oder was sagt er? Also ich denke mal, der würde sagen, ich will gar nicht darüber reden. Oder ich möchte das nicht, denke ich mal. So würde er reagieren. Aber du bist eine erwachsene junge Frau von 24. Ja. Du bist keine 14. Du kannst ja dein Leben leben. Du lebst noch bei deinen Eltern zu Hause. Genau, ja. Aber dennoch hast du ein Anrecht auf dein eigenes Leben. Ja, das habe ich auch. Das habe ich ihm auch schon mehrmals versucht zu erklären, wie das so ist, wie ich mich dabei fühle, wenn er halt mir so Grenzen setzt und mir das halt verbietet und so. Der ist irgendwie damit nicht einverstanden, sag ich mal. Ich glaube, der hat auch. Ja, was bitte? Glaubst du denn, was will er denn? Wie sollst du dich denn verhalten? Wann? Ich denke mal, der hat so ein bisschen so die Sorge, dass die Leute vielleicht darüber irgendwie lästern würden, sage ich mal. Welcher Mann wäre ihm denn genehm und wie alt sollst du werden, bis jemand kommt? Ja, das weiß ich leider auch nicht. Sein Vater ist ja genauso streng und ich denke mal, der steht auch dadurch vielleicht ein bisschen unter Druck oder so, weil er nicht möchte, dass ich vielleicht, was Falsches mache oder so. Der ist ja auch nicht anders aufgewachsen und vielleicht macht er das halt dasselbe mit mir, denke ich mal. Wenn jetzt sein Freund auch türkischer Alevit wäre, glaubst du, dass es einfacher wäre, dass dein Vater ihn akzeptiert? Ich denke mal schon, ja, aber ich glaube, auch dann wäre er nicht damit einverstanden. Ja, aber was will er denn? Was will er? Will er den Mann für dich aussuchen und dir irgendwann präsentieren und sagen, so, Meltem, den heiratest du jetzt? Oder was soll? Was soll's? Ja, das ist es ja. Ich kann mit ihm nicht so wirklich darüber reden. Er blockt halt ständig ab. Ja, und du hast ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter, hast du gesagt? Kann die nicht vermitteln zwischen euch beiden? Sie sieht das halt genauso wie ich. Man kann mit ihm nicht so wirklich reden. Also wenn zum Beispiel ihm was nicht passt, dann blockt er einfach. Das hat er schon immer gemacht. Aber du hast nicht Angst, dass er dich schlägt oder dass er dich... Nein, sowas würde er auf keinen Fall machen. Würde er nicht machen. Dann, wenn das so ist, dann finde ich, musst du einen klaren Weg gehen. Du hast einen Freund, den Papio, ihr seid verliebt und ihr seid schon eine ganze Weile zusammen. Ja. Sag es ihm. Sag ihm, Vater, ich möchte zu dir ehrlich sein. Ich sage es dir jetzt. Wenn du mit mir darüber sprechen willst, ich möchte gerne mit dir darüber sprechen. Wenn du nicht sprechen willst, dann lassen wir es. Aber ich sage dir, ich habe jetzt einen Freund und ich möchte auch mit diesem Freund zusammen sein. Das finde ich, kannst du ihm zumuten. Ja. Und wenn er dann abblockt und nichts sagt, ja gut, dann ist es sein Problem. Aber dann warst du ehrlich und du musst dich vor allen Dingen nicht mehr verstecken mit deinem Freund. Ja. Ja, das stimmt. Das nervt auch schon auf Dauer, weil da ist ja halt auch so ein bisschen die Angst, dass man gesehen werden könnte. Ja, ja, ja. Und die Leute, wie die halt nun mal so draus sind, sind sehr schnell rum. Ja, genau. Es geht eigentlich nur ums Letzte. Das ist immer so das Hauptproblem bei diesen Clans. Ja, deswegen ist es ja das allerbeste, Meltem, wenn du jetzt die Wahrheit auf den Tisch legst, dann kann keiner lästern, dann gibt es keine Gerüchte, dann ist alles offen und dann müssen alle eben damit leben. Und Papio, dir ist es wahrscheinlich dann auch sehr recht, wenn die Wahrheit an sich... Ja, also sie ist ja schon quasi im Umlauf, also so ist es jetzt nicht. Es geht jetzt halt nur um die männlichen Parts von ihrer Familie, dass die das nicht so richtig wissen dürfen. Aber ich hätte da ehrlich gesagt auch überhaupt kein Problem, mich dem Vater vorzustellen oder so. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Okay. Hast du Angst vor den männlichen Verwandten, dass die dir vielleicht irgendwie einen auf die Nase hauen können? Frage ich den Papio jetzt. Ach so, nee, absolut nicht. Also ich würde da auf jeden Fall zu stehen und ich bin auch nicht gerade ein Schmachtlappen oder ein kleiner, also von daher gesehen nicht, auf keinen Fall. Okay, Meltem, dann bist du im Zug. Du bist jetzt die wichtigste Person in dem ganzen Spiel. Du musst deinem Vater das einfach sagen. Und alles Weitere wird sich ergeben. Weil, Domian, ich kann dazu noch anmerken, dass ich auch sehr, sehr viele türkische Freunde habe und die wissen das auch alle und die stehen auch voll und ganz hinter mir und finden das richtig gut. Sehr gut. Also von daher denke ich mal nicht, dass das so das Alles Problem klar. ist. Also Meltem, du bist am Zug, du musst sprechen, du musst reden und dann werden sich die Dinge schon irgendwie fügen. Entweder redet er mit dir oder er lässt es bleiben, aber du hast die Wahrheit gesagt. Ja. Dann wünsche ich euch beiden viel Glück. Und Dankeschön. Und genießt eure Dankeschön. Liebe. Tschüss zusammen. Domian. Ja. Genau, Autogramm wollten wir noch einmal. Sehr gerne. Wir würden gerne ein Autogramm haben. Sehr gerne. Dann legt ihr auf und wir rufen euch nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar, danke schön, Domian. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt muss ich euch was zeigen und den Radiohörern werde ich es beschreiben. Wir haben ein Päckchen bekommen mit einem wirklich ganz tollen Inhalt. Das Päckchen oder der Inhalt steht hier unten bei mir unterm Tisch und das muss ich mal hochholen. Das Päckchen kam von Rüdiger aus Beckum. Und Rüdiger hat uns quasi als Leihgabe oder ja zum Ausprobieren etwas sehr Schönes geschickt. Das ist das Original Yellow Cab Taxi, das im Vorspann dieser Sendung im Fernsehen läuft. Es ist wirklich das Taxi, mit dem ich damals vor 200 Jahren in dem Vorspann hier durch Köln gefahren bin. Das war übrigens ein sehr geiles Gefühl, mit so einem riesen Schiff hier durch Köln zu fahren und bin dabei gefilmt worden. Und der Rüdiger schreibt, das ist wohl eine Rarität und er fragt, ob wir das vielleicht irgendwo hier immer hinstellen können in das Fernsehbild. Das ist leider ein großes Problem, weil wir hier nicht zum Hinstellen haben. Wir haben hier nur unseren weißen Hirsch und der ist ja nun unantastbar. Und dazu stellen können wir es auch nicht, weil das Yellow Cab ist größer als der Hirsch, sodass hier eigentlich gar kein Platz bleibt, dass hier irgendwas immer, seht ihr, das geht irgendwie nicht. Hier sitze ich und hier kann es auch nicht stehen, sodass uns das sehr, sehr leid tut, so ein tolles Geschenk angeboten zu bekommen. Wir werden das natürlich zurückschicken an den Rüdiger mit dem großen Dank, dass er sich die Mühe gemacht hat, uns hier so ein feines Exemplar. Ich zeige das mal hier in die Kamera, dann könnt ihr das richtig schön und gut sehen. Ja, sehr schade. Aber wir schicken herzliche Grüße nach Beckum und sagen tausend Dank an Rüdiger. Aber wir können es leider nicht verwenden. Ich stelle es mal so hier hin, aber man kann das nicht großartig im Fernsehen sehen. Das Bild ist halt sehr begrenzt hier. Rüdiger, tausend Dank. So, was machen wir jetzt? Ach, wir reden einfach noch ein bisschen weiter. Mit wem? Mit einem ganz jungen Anrufer, nämlich mit Markus. Und der ist 14 Jahre alt. Guten Morgen, Markus. Hallo. Hallo, Markus. Schön, dass du da bist. Du hörst mich, hallo. Ja, ich sehe deine Sendung schon, also ich bin 14. Ja. Ich sehe deine Sendung schon, seitdem ich 12 bin und ich bin großer Fan von dir. Seitdem du 12 bist? Ja. Dann hörst du oder guckst du die heimlich oder wie? Nee, also am Wochenende darf ich halt, ja. Also am Freitag. Ach so. Und manchmal, wenn ich Ferien habe halt, ja. Ja. Bei mir geht's um meine Großmutter. Ja, erzähl mal. Also, die hat, ja, Alzheimer. Mhm. Und das ist momentan wirklich schon ganz schlimm. Wie macht sich das denn bemerkbar bei der Großmutter? Ja, also die wohnt immer noch alleine in der großen Villa. Mhm. Ja, und wir fahren eben jedes Wochenende zu ihr hin, also ich und meine Mutter. Mhm. Ja, und dann besuchen wir sie dort. Also sie wohnt ein bisschen weiter weg. Sie wohnt 20 Kilometer weiter weg. Ja, und die ganze Woche schafft die alte Dame das noch allein, sich zu versorgen und den Haushalt zu führen? Ja, manchmal übernachten wir auch bei ihr. Mhm. Wie zum Beispiel heute. Achso, du bist jetzt bei der Oma im Haus. Ich bin jetzt gerade bei ihr im Haus und ja. Okay, dann seid ihr da. Aber die Woche über schafft sie das denn alleine? Naja, sie ist schon nicht zehnmal. Ich glaube, an die neunmal gestürzt und dabei hat sie sich dreimal ein Bein gebrochen. Mhm. Und das ist wirklich schon ziemlich heftig. Also die erzählt auch immer Geschichten und zwar über ihr altes Haus, dass er da mal knacksen hört und so etwas. Und ja, das ist wirklich schon manchmal ein bisschen, also es ist traurig, das mit anzusehen. Und es kommt auch so in der Woche kein Pflegedienst, der mal ein bisschen so... Einmal in der Woche, nämlich am Mittwoch, kommt ein Pflegedienst und der tut ihr dann Essen machen und ja. Und die anderen Tage ist sie ganz alleine? Ja. Wie merkst du das, dass sie Alzheimer hat? Woran merkst du das? Also das ist erst seit einem Jahr oder eineinhalb Jahre. Vorher war sie wirklich noch sehr, da konnten wir noch mit ihr spazieren gehen und alles. Mhm. Und zwar, mir ist die Frau eigentlich sehr wichtig. Und zwar nach der Schule oder so, als ich in der ersten Klasse war, da war ich 6 Jahre alt, hat mich meine Mutter mal zu ihr zum Hüten hingebracht. Und ja, dann haben wir den Nachmittag verbracht und hatten... Also schöne Erinnerungen an früher. Ja, das ist jetzt wirklich traurig, sie so zu sehen. Ja, beschreib doch mal, wie sie jetzt so ist. Also, das ist schon ein paar Mal passiert, dass sie mich oder meine Mutter oder mein Vater nicht erkannt hat und dann gefragt hat, ja, wer bist du? Ja, das ist natürlich sehr traurig. Ja, und dabei ist sie gar nicht so alt. Die ist erst dieses Jahr 80 geworden. Mhm, Ja. Aber dann muss sich doch eigentlich deine Mama, das ist die Mutter von deiner Mutter. Ja. Ja, da muss die sich doch ganz große Sorgen machen, wenn die alte Dame die ganze Woche so gut wie alleine ist. Theoretisch schon, aber macht sie nicht. Ach, deine Mutter macht sich keine Sorgen? Oh, ich glaube, meine Oma ist gerade aufgewacht. Ja. Warte mal, die will doch mit dir sprechen. Kleinen Moment. Ja. Also Domian, ich habe gehört, dir kann man alles sagen. Mit wem spreche ich jetzt? Ich habe einen Dachboden und auf diesen Dachboden schwuppt. Mein Enkel ist so verrückt, die Sache aufzuklären. Das ist bald nicht, könntest du nicht mal darüber sprechen. Ja. Nein, also ich mache mir nicht so viel aus Geistern, aber er macht sich viel aus Geistern. Immer spinnt er rum und ja. Manchmal höre ich natürlich auch, aber ich schlafe immer wieder ein. Ich glaube, das ist ein kleiner Scherz jetzt gewesen, ja. Das lustig, ich habe es wirklich am Anfang geglaubt, ne? Markus 14 erzählt mir was von seiner Oma und die Oma war er natürlich jetzt selbst. Sehr lustig. Markus, der zukünftige Komiker, wahrscheinlich heißt er gar nicht Markus. So, dann, jetzt erzähle ich euch unser Thema nächste Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Da könnte Markus vielleicht auch anrufen, nachdem er einen üblen Scherz hier mit uns gemacht hat. Das Thema heißt, ich bin ein schlechter Mensch. Aber im Ernst, das Thema heißt wirklich, ich bin ein schlechter Mensch und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die genau dieses über sich selbst sagen. Also, habt ihr in eurem Leben vielleicht zu viel oder sehr, sehr viel gelogen, betrogen und wart hinterhältig und unzuverlässig? Oder warum glaubt ihr, dass ihr ein schlechter Mensch seid? Oder dass einfach ihr keinen guten Charakter habt. Warum ist das so? Auf was ist das zurückzuführen? Über das Thema möchte ich gerne in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag mit euch sprechen. Ich bin ein schlechter Mensch, möchte mit Leuten reden, die genau dieses über sich sagen. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das begründen werdet und darüber können wir natürlich dann auch diskutieren. Ihr könnt euch wie immer gerne anmelden per Mail domian@wdr.de. oder Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung anrufen. Ich bin ein schlechter Mensch. So, und hier ist Marion. Marion ist 65. Guten Morgen, Marion. Guten Abend. Guten Abend, Marion. Um was geht's bei dir? Ja, was ich im Vorfeld schon dem Mitarbeiter erzählt habe. Mein Mann ist letztes Jahr ins Krankenhaus gekommen, am 5. April. Das heißt, er ist sogar hingelaufen. Unser Krankenhaus, was in unserer Nähe ist, ist also knappe, noch nicht mal 10 Minuten entfernt. Man stellte aber fest, er hätte einen Vorderwandinfarkt und hatte also einen Katheter geschoben und er rief mich dann an und sagte, ich muss bleiben zur Beobachtung und klagte aber dann immer wieder über Schmerzen in der rechten Wade. Und in der rechten Wade? Es hat keiner festgestellt, dass er dort eine Embolie hatte. Also ich habe gerade nicht richtig verstanden, in der rechten Wade? Ja. Okay. Er ist dann nach 14 Tagen aus der Klinik entlassen worden, weil man festgestellt hat, der Herzinfarkt war nicht tragisch. Und er ist auch nach Haus gelaufen und erzählte mir nur, dass ihm die rechte Wade immer noch Schwierigkeiten bereitet. Am 23. April letztes Jahr ist er zu einer Reha gefahren. Das heißt, er wurde abgeholt nach dem Spreewald in die Reha nach Burg. Wie ist denn die ganze Sache mit dieser Wade und den anderen Dingen ausgegangen? Ja, er hatte dann in Burg diese Reha. Und am 1. Mai, ich kann auch Auto fahren, so wie er. Und ich habe ihn dort besucht. Und er saß im Rollstuhl. Und das Schienbein hatte schwarze Flecken. Ich frage mal, wie ist die Sache ausgegangen? Ja, dass das rechte Bein bis auf den Oberschenkelknochen alles entfernt werden musste. Er bekam den Krankenhauskeim. Der muss im ersten Krankenhaus ihm schon irgendwo also meiner Meinung nach, infiziert worden sein. Aber er hat diese Tortur überlebt? Nein. Nein? Er ist am 9. November letzten Jahres verstorben. Das tut mir sehr leid. Das heißt, da gab es eine schlimme Leidenszeit vorher mit vielen dramatischen Dingen. 8 Monate lang habe ich ihn also fast täglich besucht. Und bin bei ihm gewesen, habe mit den Ärzten gesprochen. Mhm. Es wurde also immer wieder ein Antibiotika an den Galgen da gehängt. Mhm. Und das hat nichts mehr genutzt. Es hat nichts genutzt. Kein Antibiotika hat geholfen. War das der Grund deines Anrufes, auch mir das zu erzählen? Ja, mein Mann war Amerikaner. Ja. Ich habe ihn 2002 geheiratet, hatte ihn vorher mit seiner Frau, die 98 verstorben ist, kennengelernt und ich selbst war geschieden oder zumindest lebte ich in Trennung und ich war mit Entschuldigung, wenn ich unterbreche, er war Amerikaner. Heißt das, er ist dann in Amerika auch beigesetzt worden oder hier in Deutschland? Das ist die Schwierigkeit. Die Urne wurde am 2. Dezember 2013 Richtung Amerika von Berlin, Frankfurt und von Frankfurt nach New York geschickt. Mhm. Die Schwester, eine der Schwestern, er hatte ja 4, gab mir ihre Adresse, sie war in Deutschland, mein Bruder übersetzte alles und sie sagte, ja, sie wusste um die Sehnsucht nach zu Hause. Ah, also war es sein Wunsch, in Amerika beigesetzt zu werden. Ja. Und deshalb hat man die Urne dann dorthin geschickt. Genau. Hat denn die Beisetzung dann geklappt, wie man sich das gewünscht hat? Nein. Die Urne ist bis heute nicht angekommen. Ach, das heißt, die Urne ist auf dem... irgendwo verloren gegangen. Gott, das ist ja was ganz Schlimmes. Ja, vor allen Dingen, es war im Dezember in New York ein ganz großer Schneesturm. Mhm. So berichtet man mir. Denn es haben Freunde, die sich mit der Sprache auskennen, ich nicht. Ich kann nicht Englisch so gut. Ich kann mich auch mit den Schwestern nicht unterhalten. Das meiste an Kommunikation hat mein Bruder oder eine Freundin von mir erledigt. Hat man denn Nachforschungen betrieben, wo die Urne eventuell sein könnte? Ja, Aber man hat nichts herausbekommen. Nein. Jetzt stehst du da und du hast deinen Partner verloren. Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren leider Gottes 12 Jahre verheiratet. Ja. Aber jetzt hast du deinen Partner verloren und hast die Urne ist weg und hast auch keinen Ort zum Trauen. Wie geht es dir dabei? Wie fühlst du dich? Ganz grauenhaft. Das glaube ich. Das glaube ich. Vor allen Dingen, weil ich krank bin. Ich bin Rheuma krank. Mhm. Ich habe ein Weichteilrheuma, das heißt, die Muskeln sind angegriffen und auch meine Nerven sind angegriffen seit vielen Jahren. Ich bin geschieden. Ich habe dann von 2008 bis 2013 die Betreuung meines geschiedenen Mannes übernommen, weil er in ein Heim gekommen ist mit Alzheimer. Lass mich noch etwas fragen. Wer ist dafür verantwortlich, dass diese Urne verschwunden ist? Das weiß keiner. Kann man einen jemanden dafür verantwortlich machen? Es ist sogar von mir der Moderator vom RBB, Herr Dieter Meder, damit beauftragt worden. Auch der hat bis heute keine Nachricht an mich, kein Erfolg. Also das heißt, also die Kollegen im RBB, rufst du aus Berlin an? Ja. Ja, dann hat man sich da schon mit beschäftigt und man hat nicht die Ursache klären können. Nein. Gab es denn damals die Überlegung bei dir oder voriges Jahr, dass du die Urne begleitest, dass du mit nach Amerika fliegst? Nein. Warum nicht? Ich hatte das Beerdigungsinstitut beauftragt. Das hat das dann an das Krematorium weitergegeben. Ich bin nicht in der Lage, großartig zu reisen. Ich verstehe, wegen deiner Erkrankung. Ja. War das denn für dich überhaupt eine richtige Entscheidung, die Urne in Amerika beizusetzen? Wolltest du das? Ich wollte seinen letzten Wunsch erfüllen, weil er immer Sehnsucht hatte. Mhm. Und das hat er Altmenschen kundgetan. Mhm. Er hat immer wieder gesagt, er möchte nach zu Hause. Es hat finanziell nicht geklappt, dass wir rüberflogen. Wir waren beide drüben, 99, bei einer der Schwestern. Und wir waren dort 14 Tage. Ich muss sagen, fantastisch, einfach toll. Also ich finde, das ist wirklich eine Katastrophe, wenn man so... Du hast deinen Partner verloren durch den Tod mit einer schlimmen Leidenszeit vorweg und dann auch noch so etwas. Das finde ich sehr schlimm. Das tut mir sehr, sehr leid, Marion. Ja, vor allen Dingen, ich habe einen Therapeuten gesucht und der war wirklich wunderbar. Aber ich habe das aufgegeben, weil ich mir gesagt habe, diese Trauerarbeit, die kann ich nur alleine bewältigen. Ja, manchmal schon, aber manchmal braucht man auch noch jemanden. Weil das ist bei dir eine besondere Trauerarbeit. Da kommt ja das Erschweren dazu, der Verlust der Urne. Ja, es ist das Letzte. Das Einzige, was ich habe, ist sein Bild. Ja. Und da steht hier. Ja. Und da sind Blumen und Kerzen immer wieder. Mhm. Und ich habe nichts, woran ich mich halten kann. Ja, das verstehe ich. Genau das meinte ich auch. Marion, du wohnst in Berlin. In Berlin gibt es 1000 Möglichkeiten. Wir werden uns jetzt mal im Hintergrund schlau machen, ob wir dir nicht vielleicht doch noch eine bestimmte Hilfe in Berlin anbieten können. Ich fände das eigentlich sehr gut. Ja. Dafür bitte ich dich aufzulegen. Und dann wirst du gleich von einer Mitarbeiterin von mir nochmal angerufen. Ja. Und dann kann man das gemeinschaftlich klären und besprechen. Einverstanden? Einverstanden. Sehr gut, Marion. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Ich danke euch. Sehr gerne. Auf Wiederhören und tschüss. Wiederhören. So, wir haben 1.44 Uhr und es geht weiter mit Katrin. Die ist 39. Guten Morgen, Katrin. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen, Katrin. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, um was geht's bei mir? Ich habe seit 8 Monaten eine Freundin, die ist 51 Jahre alt. Mhm. Ich bin ihre erste lesbische Freundin. Mhm. Und sie hat eine 13-jährige Tochter. Und die uns ein bisschen das Leben zur Hölle macht, sag ich mal so. Inwiefern? Ja, also sie akzeptiert nicht, dass ihre Mutter jetzt eine Freundin hat. Mhm. Ich denke mal, dass das nicht unbedingt ausschließlich damit zu tun hat, dass ich eine Frau bin. Aber das ist so das i-Tüpfelchen obendrauf. Das könnte, also du meinst, wenn du jetzt ein Mann wärst, wäre es ähnlich kompliziert. Das denke ich schon. Also weil da einfach ein Fremdkörper reinkommt. Genau, meine Freundin ist also alleinerziehend seit 13 Jahren. Der Vater lebt in Amerika. Ah ja, und es gibt da sonst keine Geschwister? Nein, genau. Also eine enge Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Total enge Beziehung. Und schwieriges Alter, 13 Jahre. Ja, mitten in der Pubertät. Mhm. Ja, also das macht die Beziehung nicht gerade einfach. Mhm. Ich versuche natürlich auch auf die Tochter einzugehen, weil mir die Frau sehr am Herzen liegt. Also ich habe mich total verliebt in sie. Mhm. Nun ist das für die Frau ja auch eine schwierige Situation, einmal wegen der Tochter. Aber wenn sie mit 51 zum ersten Mal eine Beziehung zu einer Frau hat, ist das ja auch ein schwieriges Ding erstmal, das für sich so hinzukriegen, identitätsmäßig. Auf jeden Fall. Mhm. Also da spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle. Also ich denke, also ich bin mit meinem Coming-out nicht so schnell gewesen wie sie. Mhm. Mhm. Also ich sag mal so, in meinem Bekanntenkreis bewegt sie sich völlig frei und weil sie auch genau weiß, dass es da total gut akzeptiert wird. Mhm. Aber in ihrem Bekanntenkreis? In ihrem Bekanntenkreis ist es ein bisschen schwieriger. Auch aufgrund der Tochter, weil das eben ein großes Netzwerk ist von alleinerziehenden Müttern, die sich irgendwo zusammengetan haben. Aber gut, also die Freunde wissen es. Mhm. Die Näheren. Die näheren Freunde wissen es und die akzeptieren das auch alle. Ja. Wo ich immer wieder sage, da kannst du echt glücklich sein, dass alle so positiv damit umgehen. Aber wie gesagt, da ist das große Problem, die Tochter. Beschreib doch mal, wie die Tochter sich so dir gegenüber verhält. Ja, also ich habe das deiner Redaktion schon gesagt. Also letztendlich habe ich sie in den 8 Monaten vielleicht 4 oder 5 Mal gesehen. Mhm. Sie ist ziemlich arrogant mir gegenüber. Mhm. Versucht mich also überhaupt nicht zu beachten. Und wie gesagt, wenn ich irgendwelche Vorschläge mache, dass wir mal gemeinsam irgendwas unternehmen, um uns einfach mal kennenzulernen, wird das kategorisch abgelehnt, egal was es ist. Mhm. Mhm. Und wir haben einmal die Gelegenheit gehabt, dass also meine Freundin mehr oder weniger sie gebeten hat, dass wir uns mal zusammen an einen Tisch setzen. Mhm. Und das war natürlich irgendwie eine Situation, also grauenvoll. Also ich sag mal, da sitzen 2 erwachsene Menschen mit einem 13-jährigen Kind und versuchen irgendwie ein Gespräch am Laufen zu halten. War unangenehm. Was hat die Tochter denn, hat die irgendwas Konkretes gesagt dann am Tisch? Nein, also mir gegenüber gar nicht. Mhm. Meiner Freundin gegenüber äußert sie natürlich schon ihren Unmut. Mhm. Aber auch da ist meine Freundin etwas verhaltend und sagt immer wieder von wegen, ja, ihre Tochter möchte nicht, dass sie mit mir darüber spricht. Und ist natürlich schwierig, um die Situation etwas entspannter zu machen, würde ich schon natürlich gerne irgendwelche Informationen bekommen. Ja, ja. Und es wäre natürlich auch schön, wenn deine Freundin vielleicht intensiver auf sie einwirken könnte, auf die Tochter. Ja, das würde ich begrüßen, klar. Aber das macht sie nicht. Naja, schon, klar. Sie sagt immer, sie bleibt am Ball, aber irgendwie habe ich ja so ein bisschen das Gefühl, doch ab und zu mal den Kürzeren zu ziehen. Du sagst, du hast sie nur ein paar Mal gesehen. Wie geht denn das, wenn du deine Freundin besuchst? Wo ist denn dann das Kind? Ja, also wir stimmen unsere Termine so ab, dass entweder ihre Tochter nicht im Hause ist oder wir uns bei mir sehen. Ach so. Und in meinem Freundeskreis. Also das. Ich glaube, du musst grundsätzlich erstmal ein großes Herz haben. Und das habe ich. Ich glaube, du musst da wirklich großherzig sein. Das, das ist für deine Freundin ja nur auch eine ganz schwierige Situation. Sie liebt ihre Tochter und will das Beste für ihre Tochter, aber sie liebt jetzt auch dich. Ja. Und das alles unter einen Hut zu kriegen und dann mit einer pubertierenden Tochter, die völlig ausrastet im Moment in jegliche Richtung, ist das ein schwieriges Unterfangen. Ich glaube, mit Druck und so kannst du da gar nichts erreichen. Nein, das will ich auch nicht. Also ich sag mal, ich bin auch immer sehr geduldig, aber es gibt natürlich Momente, wo ich dann einfach auch total traurig bin. Also wie gesagt, heute Abend war so eine Situation, wir waren auf dem Geburtstag meines Vaters, was mir sowieso ein bisschen schwierig fällt, weil ich kein besonders gutes Verhältnis zu meiner Familie habe. Mhm. Und war dankbar, dass sie mich begleitet hat, dass ich eben nicht allein gehen musste. Mhm. Und hätte mir natürlich gewünscht, irgendwie noch mit ihr die Nacht zu verbringen. Mhm. Und ja, dann habe ich einfach gesagt, wollen wir es nicht mal einfach probieren, dass wir zu dir nach Hause fahren und die Tochter einfach mal vor vollendete Tatsachen stellen. Mhm. Ich sage, letztendlich würde ich ja nichts machen, ich würde einfach nur anwesend sein. Mhm. Weil so viel Taktgefühl habe ich schon, dass ich da jetzt nicht wie wild über meine Freundin herfalle, wenn im Nebenzimmer die Tochter steht. Ja, ja, klar. Aber sie hat gesagt, nein, sie möchte es nicht. Naja, sie hat sich einen Augenblick Bedenkzeit gebeten und mir war eigentlich die Antwort schon klar, weil sie nicht sofort geantwortet hat. Aber vielleicht ist das genau so ein Beispiel, Katrin. Ich verstehe das, dass du da auch ungeduldig bist. Aber da musst du Kompromisse machen. Mhm. Es ist ja schon toll, dass deine Freundin dich begleitet hat. Ja, zu deinem Vater. Da muss man ja schon sich freuen. Ja. Gut, das andere geht jetzt noch nicht. Ihr seid ja nicht mal ein Jahr zusammen. Mhm. Vielleicht wird das in 2-3 Monaten möglich sein. Ja, ich wünsche es mir. Also ganz klar. Und ich bin auch geduldig. Also ich habe noch nie... Ich glaube, je mehr Geduld du deiner Freundin signalisierst, desto entspannter wird deine Freundin. Stell dir mal vor, deine Freundin merkt, dass du ungeduldig bist und die kriegt auf der anderen Seite das Unbehagen ihrer Tochter mit. Dann ist die ja völlig verspannt. Ja. Du bist die Ältere, du bist die Erfahrenere, du musst jetzt ein bisschen großherzig sein. Ich glaube, nur so geht es. Ja. Ich weiß, es ist leicht gesagt, aber und vielleicht kann man noch vielleicht einen Vorschlag machen. Mhm. Die Tochter ist ja Schülerin. Ja. Gäbe es vielleicht eine dritte Person, nicht du, nicht die Mutter, eine Person, die die Tochter respektiert, ein Schulpsychologe, ein Lehrer. Na, das ist ja schon passiert. Also es sind ja Freunde von meiner Freundin, enge Freundin, die ja so ein gutes Verhältnis zu ihr haben, die schon mit ihr gesprochen haben. Also ich bin auch nicht ganz hoffnungslos. Nein, also, ich bin auch sicher, das wird sich einrenken. Ja, aber klar. Und also wie gesagt, ich bin mir so sicher, dass ich meine Zukunft mit ihr verbringen möchte und ich werde die Geduld aufbringen. Das ist sehr gut. Ich hab noch einen Vorschlag. Ich will mal meine Psychologin noch hinzuziehen. Vielleicht hat die noch aus ihrem Erfahrungsschatz irgendwas für dich, was du vielleicht weitergeben kannst oder wie du dich auch dem Kind gegenüber verhalten könntest. Dann heißt es, du legst auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, super. Ich danke dir. Ich schaue deine Sendung schon ziemlich lange und... Dankeschön, sehr nett. Mach weiter so. Und euch Mädels alles Gute. Danke dir. Tschüss. Jo, tschüss. Ciao. So, und hier ist die Gitta ist hier. Die Gitta ist 49. Guten Morgen, Gitta. Guten Morgen, Jürgen. Hallo. Guten Morgen, Gitta. Um was geht's bei dir, Gitta? Ja, es geht um die Beerdigung meines ältesten Sohnes heute. Ja, mein Sohn ist vor 10 Tagen verstorben an einem Schlaganfall und ist halt heute beerdigt worden. Wie alt ist dein Sohn geworden? 20. Er wäre jetzt im Januar 21 geworden. Er hat mit 20 Jahren einen Schlaganfall bekommen? Mhm. Hatte er eine Vorerkrankung? Ja, mein Sohn war schwer mehrfach behindert. Mhm. Der hatte durch den Geburtsschaden halt seine Sprache und also auch kein Laufen gelernt. Mhm. Er war grobmotorisch und feinmotorisch total behindert und konnte halt auch nicht sprechen, aber er war voll da. Mhm. Also er war wach. Mhm. Er war auch sehr kommunikativ, also mit seinen Mitteln, die er zur Verfügung hatte. Ja. Er konnte viele Gesten machen, er konnte Mimik sehr gut an seine Gefühle anpassen. Ja, das konnte er alles. Hatte man euch irgendwann mal gesagt, dass das vielleicht zu erwarten ist, dass es einen Schlaganfall gibt oder etwas ähnlich Dramatisches? Nein, sowas hatte man uns nicht vorher gesagt, nee. Das heißt, man ging davon aus, dass das Leben so weiterläuft und... Ja, er war halt anfällig, ne? Also er hat sich oft erkältet und hatte Lungenprobleme. Aber das war jetzt nicht wirklich so, dass ich gesagt hätte, das führt jetzt zum Tod oder sowas. Ja, gar nicht. Überhaupt nicht. Der hat den Abend vorher noch gut gegessen. Der hat die Nacht rumrandaliert, weil er unbedingt raus wollte auf dem Bett und Fernsehen schauen und Musik hören und was er halt gern gemacht hat. Und ich war aber einfach müde. Ich konnte nicht mehr. Und dann habe ich ihm das auch gesagt. Ja, dann hat er sich irgendwann um 4 Uhr auch beruhigen lassen und ist eingeschlafen. Ja. Und um 11.30 Uhr steht plötzlich mein Zweitältester neben mir und ist total aufgeregt und sagt, der atmet nicht vernünftig. Mhm. Ja, dann bin ich darüber. Und dann hat er nur noch so eine Schnappatmung gehabt mit langen Pausen und war völlig leblos. Da hat man dran gerüttelt, da war gar nichts. Da kam überhaupt nichts, keine Reaktion. Das heißt, der Schlaganfall war da schon vor einer Weile passiert? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Da hast du den Notarzt alarmiert? Ja, sofort. Also in dem Moment, wo ich gesehen habe, wie er da gelegen hat und dass da überhaupt keine Reaktionen kamen, natürlich, klar. Mhm. Konnte man irgendwas noch, ein wenig was machen, als der Notarzt kam? Also ich habe ihn halt nur in stabile Seitenlage gebracht und dann kam auch was aus seinem Mund, Undefinierbares. Mhm. Die sagten dann hinterher, das sei Teerstuhl gewesen, wo ich dann natürlich total geschockt war. Was ist das genau? Das ist halt Kot, der irgendwie hochgestiegen ist mit Blut vermischt. Mhm. Ja, also was ganz Furchtbares. Und das hörte sich natürlich nach Organversagen erstmal an für mich. Mhm. Und ich habe gedacht, hatte der einen Darmverschluss? Das hätte man ja eigentlich merken müssen. Dann hätte er eigentlich Schmerzen haben müssen. Ja. Also Schmerzen konnte er ja auch benennen. Er hat dann Aua Aua geschrien, wenn er wirklich Schmerzen hatte. Aber er hatte keine Schmerzen gehabt. Er war in dem Moment ja schon gar nicht mehr bei, nicht mehr ansprechbar. Nein. Nein. Er war bewusstlos, ja. Ist er dann bei euch zu Hause noch verstorben? Ja, also ich sag mal so, ich gehe mal davon aus, dass er schon im Grunde genommen schon, wie die Ärzte das nennen, Hirntod war. Mhm. Weil man hat halt festgestellt, die Pupillen haben überhaupt keine Lichtreize, reflektiert gar nichts, da ist nichts gekommen, die sind groß geblieben. Und es gab die ganze Zeit keinerlei neurologische Reaktion auf irgendwas. Ja. Normalerweise wehrt sich auch ein komatöser Organismus noch gegen eine Intubation und gegen Beatmung, aber gar nichts von ihm, überhaupt nichts. Nun, haben ja Eltern zu behinderten Kindern immer ein besonderes Verhältnis. Das ist besonders intensiv und innig. Jetzt hast du heute den schweren Tag hinter dir. Ja. Wie beschreib mal, wie es dir gerade jetzt in diesem Moment geht. Ja, jetzt kommt gerade so diese Leere so über mich. Den ganzen Tag über war ich beschäftigt und habe auch meine drei weiteren Söhne durch diesen Tag begleiten wollen und auch irgendwo ja müssen. Ne? Meine Familie war da, Verwandtschaft war da, Leute, die man ewig nicht gesehen hatte, waren da. Das hat mich also auch so ein bisschen rausgehalten aus diesem totalen verzweifelten Gefühl. Und jetzt sind alle im Bett. Jetzt kommt das natürlich hoch. Irgendwann ist man dann immer alleine und dann muss man mit der eigenen Trauer, ist man konfrontiert mit der eigenen Trauer. Ja, und dann fängt das an, in mir halt zu arbeiten, immer nachts. Da, das war auch die letzten zwei Wochen so, weil er war ja nachts immer hochgradig aktiv. Ich musste ja immer aufspringen, ihm was zu trinken geben und ihn besänftigen früher, wenn er dann unbedingt Action machen wollte. Und das heißt, Daniel und ich waren ja im Grunde so eine Art Team nachts. Und das ist ja jetzt alles auf einmal weg. Ja. Also ich habe überhaupt keine Aufgabe mehr nachts. Ja. Im Grunde könnte ich ja schlafen, wenn man das so sieht. Ja, aber war, ich kann nicht. War er, hat er auch eine geistige Beeinträchtigung gehabt? Ja, das ist schwer zu beurteilen, weil er hat auf alles im Grunde genommen reagiert und ich hatte auch das Gefühl, dass es meist folgerichtig war. Nur konnte er natürlich viele Dinge nicht so erfahren wie andere Menschen. Das können, ich sehe es ja an meinen anderen Kindern, die Welt erkunden, das konnte er ja nicht. Von daher hatte er schon sicher auch eine geistige Einschränkung davon. Also es war eine ganz symbiotische Beziehung, die ihr beiden hattet. Das kann man so sagen. Ja. Liebe Gitta, das tut mir jetzt total leid. Du hörst die Musik im Hintergrund. Das heißt, diese Sendung ist gleich vorbei. Aber ich bitte dich aufzulegen und wir werden dich gleich wieder anrufen. Ja. Und dann telefonieren wir weiter? Oder? Dann ruft dich erstmal meine Psychologin, die Magdalena, an. Ja, okay. Ja? Also von meiner Seite aus erstmal jetzt viel Kraft für die nächste Zeit und alles Gute. Danke. Und wir melden uns gleich. Ja, tschüss. Vielen Dank. Gut, tschüss, Jürgen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächsten Montag. Ciao.